Erster König Darius gab einen Befehl. Man sollte im Archiv in Babel suchen. Dort legte man auch Schätze ab. Zweiter Mann fand eine Schriftrolle in der Burg Amita. Diese Burg war in Medien. Darin stand ein wichtiger Text. Dritter im ersten Jahr von König Kyros gab er einen Befehl. Der Tempel Gottes in Jerusalem soll wieder gebaut werden. Dort soll man Opfer bringen. Die Mauern sollen auf den alten Fundamenten stehen. Der Tempel soll 60 Ellen hoch und 60 Ellen breit sein. Vierter, es sollen 3 Schichten große Steine sein. Dazu kommt eine Schicht Holz. Der König wird die Kosten dafür bezahlen. Fünfter, die goldenen und silbernen Geräte des Tempels sollen zurück. König Nebukadnezar nahm sie aus Jerusalem mit. Er brachte sie nach Babel. Nun sollen sie wieder in den Tempel in Jerusalem. Du sollst sie dorthin legen. Sechster, Tatnai, der Statthalter, und Star Bosnai sollen sich fernhalten. Auch ihre Freunde, die Afaseshir, sollen wegbleiben. Sie sind aus dem Gebiet jenseits des Flusses. Siebter, lass die Arbeit am Tempel Gottes weitergehen. Der Statthalter der Juden und die wichtigen Juden sollen den Tempel bauen. Sie sollen ihn an der alten Stelle wieder aufbauen. Achter, ich befehle euch, den Juden zu helfen. Sie bauen den Tempel Gottes. Die Kosten für den Bau sollen bezahlt werden. Das Geld kommt von den Steuern jenseits des Flusses. Bezahlt es pünktlich und vollständig. Neunter, sie brauchen junge Stiere, Widder und Lämmer für Opfer. Auch Weizen, Salz, Wein und Öl sind nötig. Die Priester in Jerusalem sagen, was sie brauchen. Gebt es ihnen jeden Tag vollständig. Zehnter, so können sie Gott im Himmel Opfer bringen. Diese Opfer sollen Gott gefallen. Sie sollen auch für den König und seine Söhne beten. Elfter, ich befehle, wenn jemand diesen Befehl ändert, wird er bestraft. Man reißt einen Balken aus seinem Haus. Er wird daran gekreuzigt. Sein Haus wird dann zu einem Misthaufen. Zwölfter, Gott, der in diesem Tempel wohnt, soll Könige und Völker stürzen. Sie sollen den Befehl nicht ändern oder den Tempel zerstören. Ich, Darius, habe diesen Befehl gegeben. Er soll genau befolgt werden. 13. Tatnai, der Statthalter, und Star Bosnai folgten dem Befehl. Ihre Freunde halfen ihnen dabei. Sie taten genau, was König Darius gesagt hatte. 14. Die wichtigen Juden bauten den Tempel. Die Propheten Haggai und Sachaja halfen ihnen mit ihren Worten. Sie bauten den Tempel fertig. Das war der Befehl von Israels Gott. Auch König Kyros, Darius und Artaxerxes befahlen es. 15. Der Tempel wurde am 3. Tag des Monats Adar fertig. Das war im 6. Jahr der Herrschaft von König Darius. 16. Die Israeliten feierten die Einweihung des Tempels. Die Priester, Leviten und alle Heimkehrer waren dabei. Sie freuten sich sehr. 17. Sie opferten für die Einweihung des Tempels. Es waren 100 Stiere, 200 Widder und 400 Lämmer. Sie opferten auch 12 Ziegenböcke. Das war ein Opfer für die Sünden Israels. Es gab 12 Stämme in Israel. 18. Sie teilten die Priester in Gruppen ein. Die Leviten teilten sie auch in Gruppen ein. Sie sollten Gott in Jerusalem dienen. So stand es im Buch von Mose. 19. Die Heimkehrer feierten das Passafest. Sie feierten es am 14. Tag des ersten Monats. 20. Die Priester und Leviten hatten sich gereinigt. Alle waren rein. Dann schlachteten sie das Passalamm. Sie taten es für alle Heimkehrer. Auch für ihre Brüder, die Priester, und für sich selbst, Rasse 21. Die Israeliten, die heimkamen, aßen das Passalamm. Auch andere aßen es. Diese hatten sich von den unreinen Menschen im Land getrennt. Sie wollten Gott, den Gott Israels, suchen. 22. Sie feierten das Fest der ungesäuerten Brote. Sie feierten 7 Tage lang mit Freude. Gott machte sie froh. Er bewegte den König von Assyrien. Der König half ihnen beim Bau des Tempels Gottes.